Der Vorsitzende des Kabinetts der TVRK Park Bong-joo suchte die Häfen Nampo und Wonsan auf. Nach der Besichtigung der Hafenanlagen und Frachter berief er die Beratungen dafür ein, alle Kräfte und Mittel auf den Transport von Materialien für den Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nord-Hamgyong zu konzentrieren. Außerdem ergriff der Regierungschef die Maßnahmen dazu, durch die optimale Transportorganisation und Leitung im Bereich Eisenbahntransport die Transportmenge von Materialien für Überschwemmungsgebiete zu vermehren.